Der Präsident der Republik Angola, José Eduardo dos Santos, richtete jüngst an Marschall Kim Jong-un ein Glückwunsch-Telegramm. Er gratulierte Kim Jong-un herzlich zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas und wünschte ihm beste Gesundheit und viel Erfolg in seiner erhabenen Arbeit für Frieden, Sicherheit, Entwicklung und Gedeihen Koreas. Er bekräftigte erneut den Willen der Regierung Angolas dazu, die historischen Freundschaft- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen der Republik Angola und der DVK weiter zu festigen.